بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، heute besprechen wir das Thema bricht das Anfassen der Frau das Wudu und vom Mann und von der Frau, weil es viele Meinungsverschiedenheiten darüber gibt. Und Sheikh bringt hier natürlich einige Seiten darüber. Es geht hauptsächlich um den Vers in Surat An-Nisa, Vers 43, wo Allah subhanahu sagt, أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَى, also wenn ihr die Frauen berührt habt, in Anführungszeichen. Und er sagt, es gibt verschiedene Meinungen darüber. Und die erste Meinung ist, dass damit gemeint ist, Geschlechtsverkehr und alles, was dazu führt. Das heißt, küssen und streicheln und anfassen und so weiter, wenn man die Absicht zum Geschlechtsverkehr hat. Die zweite Meinung ist, dass damit nur der Geschlechtsverkehr ist, also ob man ein Vorspiel hat oder nicht, küssen, Handchen halten und so weiter, das ist nicht damit gemeint, sondern nur der Geschlechtsverkehr, nur wenn Geschlechtsverkehr vollzogen wurde, oder wie es in einem Hadith heißt, wenn sich die zwei Beschnittenen berühren, dann braucht man Wudu. Die andere Meinung ist, dass es eine allgemeine Aussage ist, und zwar, dass es allgemein nur Anfassen von der Frau ist. Also wenn man eine Frau anfasst, dann verliert man sein Wudu, ist diese Meinung. Die andere Meinung ist, wenn man eine fremde Frau anfasst, das heißt, die einem nicht Mahram ist oder die mit der man nicht verheiratet ist, anfasst, man dann Wudu verliert. Das sind diese Meinungen, die es darüber gibt. Und dann bringt er die Erklärungen, dass viele Gelehrte, die Mehrheit der Gelehrte der Meinung sind, dass lamastumunisa, also wenn ihr eure Frauen berührt habt, bedeutet, wenn ihr mit ihnen Geschlechtsverkehr hattet, so wie Ibn Abbas das gesagt hat, oder Ali, Ubay ibn Ka'ab, Mujahid und so weiter dieser Meinung waren, so wie Ibn Kathir natürlich auch, viele Gelehrte diese Meinung vertreten haben, dass das Geschlechtsverkehr ist, und zwar nur der reine Geschlechtsverkehr, ohne was dazu führt. Das bricht das Wudu. Und das ist auch die Meinung von dem Sheikh hier. Er sagt, hier ist gemeint, und also nur das alleinige Anfassen der Frau oder das Küssen oder sei es auch Vorspiel ohne Samenerguss oder ohne Ausfluss ist, bricht nicht das Wudu, weder vom Mann noch von der Frau. Und das ist die beste Meinung. Wallahu alim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.